Nach wäre der Ansiedler mal wenige Jahre da. Für einige andere Lande wird auch dort Leben schwor. An ein so'n Tag, der Winter, aus Mutter bietet der, der Gleis vom Osten not checkt, kam da ein Fortig fair. Et wie ein opener Schlede, ein Maun da bove saut, kaum bi uns nennje borge. Se wundert sich nu wout der arme Mensch mocht welle ab so'ne kalde Fort, mit henje ab'm Schlede da bove baut verwort. Aus hei dann büte aunhild bi unser Pfarrer der, sag sei hei wie ein Siedler, wie kannte von verheer. Hei seh dort hin ich nenn kaum, ne Krankheit haut hei mat. Sein älste Tientje starbe, dort muss da nu beschat. Dort wie an Anje kränkelt, mal karte doch verheer. Hei wisst nicht, wo die Krankheit gekomme wie no er. Se hautet nicht kund halpe, veran wir dort kein Rot. Ein Doktor wir doch keiner. Die Krankheit ohne Mut. Seht hei, ich wo beim Kirchhof ein Knoster horde ihr an Süßtje dort begrove, solang dort eben tiert. Ich wo je dort all morke, wann ich auch allein doa. Von jünt soll keiner mit mir, das komm je in je vor. Dort wir mir doge Lothar am anderen Winterdag, seht Mutter, du hast dort fortig all wader ab'm Weich. Et wird dieselbe Foda, dat tweede Kind nu doa, wat an nu ook gestorbe en hei begrove voer. Als hei nu ditmal aanhild, wie hei dach gans bedrekt. Ik zie zo dol geschlagen, en mensch wordt meest verrekt. Komt nicht zu dicht om Schlede, stalt jut nicht en je voor. Ik wo ans Hans beschorbe, die licht nu hinje doa. En wada? Hör doch, Lothar, twir wenn ja aus ne Werk, aus Mutter war da rütschickt am Fenster einer Kirch. Dort jammt all war die Schlede, du set all war die Maun, en haft doch hinje bove wo trüriert doran. Seht hei, ek vornum Kirchhof mit dit ans letzte Kind, quartinche uck bekleive ohne Rind und ohne Fremd. Dit launt es doch vom Dievel, verdammt sind wie du mit. Der Winter nimmt die Kinder, im Sommer brennt die Hert. Verflucht ist diese Jähend. T'wort prüf wie überhaupt hier danach anzusiedle. Sind wie nicht überschnaubt? Die Erde ist voll von Krankheit, der Luft rückt nur dem Tod. Nu haftet alle Kinder ans genommen uit de Boot. Als dann der Mensch davon fuhr, in Mutterbüte stund, dort Schal durch an der Uhre, ein Meist, der wird nicht funk. Dort Süßtje, Hans und Tintje, die drei sind alle dood. Maar bloß die Frühe bleven, bloß sie allein am Goot. Die Menschen lebde wieder. Sie wären doch te arm, da nu noch am te siedle. Wo wollen sie auch haan? En als die Tiet vorbei jent, mehr Tjenja kommen naun. Beweis Gott dort he leefhout für so einen armen Mann. Wann wie ans doa nenn, denk je, wo hei am Twiebel kaum, wurd wie doa bi bestohne, wie beter aus de maun? Wann wie von so ne Krankheit von dog nicht sind versagt, dann wel wie Gott bedanke, dort wie doa von je bracht.